Okay. Ja, Hallo. hallo, guten Tag. Mein Name ist Demir und ich bin der Disabendas und für Sie heute zuständig. Yep. Ja, so kurz zum Ablauf. Ich werde zuerst Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Ja. Yeah. Dann direkt Ihre Beschwerde übergehen. Okay. Ja, wie heißen Sie? Ich heiße Michael Lindemann. Michael. Michael Lindemann. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, Lindemann schreibt sich Ja. Lindemann. Ja. Lindemann. Ja, okay. Herr Lindemann, wie alt sind Sie? 66. Wann sind Sie genau geboren? Am 25. Mai 1955. Fünfundfünfzig. Ja. Okay. Herr Lindemann, was kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Ja, ich habe ganz starke Kopfschmerzen seit ungefähr, na, jetzt 10 Stunden. Und die werden immer schlimmer. Seit 10 Stunden. Circa ungefähr seit 10 Stunden. Ja, okay. Im Laufe der Zeit sind die Schmerzen schlimmer geworden, haben Sie so Ja, gesagt? ja, ja. Okay. Können Sie die Schmerzen näher beschreiben? Ah, die sind mehr so im ganzen Kopf, aber Ja, ein okay. bisschen mehr so im Hinterkopf und sie drücken, so ganz stark drücken sie auf den Kopf. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 steht leichte, für 10 steht Ja. stark. Oh, ich würde sagen, anfangs waren sie, zu Beginn waren sie so bei 5, aber jetzt sind sie inzwischen bei 8 bis 9. 8 bis 9. Strahlende Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Nee, die sind nur im Kopf. Ja. Sind Sie ohnmächtig geworden? Nein, aber mir ist etwas schwindelig und ich kann auch nicht so gut sehen. Ich sehe nicht mehr so ganz scharf. Okay. Haben Sie früher auch ähnliche Schmerzen gehabt? Nee, solche Schmerzen habe ich noch nie gehabt. Ist Ihnen übel? Ja, etwas übel ist mir, aber ich habe bisher nicht erbrochen. Übel ist mir. Ich habe auch keinen Appetit. Wann haben Sie das letzte Mal etwas gegessen? Ja, vor 2, 3 Stunden habe ich etwas probiert, ich habe einen Toast gegessen, aber ich habe keinen großen Hunger jetzt. Das ist zu starker Kopfschmerz. Haben Sie einen Unfall gehabt? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Nee, ich habe in letzter Zeit keinen Unfall. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie sehr Probleme haben. Ja, Ansonsten haben ich Sie. kann in den letzten Stunden nicht so richtig scharf sehen. Ich kann das nicht so gut lesen hier. Das ist ein bisschen verschwommen. Sehen Sie doppelt Nee, oder? doppelt nicht, aber ich sehe nicht so scharf. Okay. Und haben Sie an Ihren Extremitäten, an Ihren Beinen und Armen eine Taubheitsgefühl, Kribbeln? Haben Sie etwas bemerkt? Taubheitsgefühl heißt so wie so kribbeln oder Ameisen laufen oder so? Ja. Nee, habe ich nicht. Nee. Nee. Oder Missempfindlichkeit? Nee, ich habe das, nee, ich kann das alles bewegen, das geht. Taubheitsgefühl habe ich nicht. Nee. Und nee, das geht alles. Ist gut. Können Sie gut durchschlafen? In der letzten Nacht habe ich nicht gut geschlafen wegen der Kopfschmerzen. Sonst kann ich gut schlafen. Ja, okay. Herr Lindemann, wie groß sind Sie? Ich bin 1,82 Meter. Und wie viel wiegen Sie derzeit? 88 Kilo. Hat sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert? Nein. Nein, das ist zuletzt immer gleich geblieben. Ja, okay. Haben Sie noch andere Beschwerden? Haben Sie Husten oder Gliederschmerzen? Nein, es ist mir bis gestern eigentlich ganz gut gegangen. Dann kamen die Kopfschmerzen. Ich war früher ganz gut. Ich konnte arbeiten und alles. Heute sind Sie zur Arbeit gegangen? Nein, nee. Bei den Kopfschmerzen, das ging nicht. Damit kann ich auch nicht Auto fahren. Das ist mir zu gefährlich. Ja, Sie haben gut gemacht. Ja, Herr Lindemann, fühlen Sie sich fiebrig oder haben Sie Fieber? Nein, nö. Ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Ich habe auch in letzter Zeit keine Grippe gehabt oder keine Erkältung. Nö. Können Sie sich gut konzentrieren auf etwas? Normal schon, aber seit gestern mit den Kopfschmerzen nicht. Jetzt geht das nicht gut. Ich habe jetzt auch eben vorhin schon mal eine Schmerztablette genommen. Sonst nehme ich nie Schmerztabletten. Wann haben Sie es eingenommen? Vor 3-4 Stunden. Aber sie hat überhaupt nicht geholfen. Nicht geholfen? Nee. Herr Lindemann, gibt es etwas, was die für die Schmerzen Auslöser sein? Ist es Ihnen bekannt? Auslöser? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht gestürzt. Ich habe keinen Schlag auf den Kopf bekommen. Nee, ich kann mir das nicht erklären. Meine Frau sagte, vielleicht liegt es am Blutdruck. Ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Haben Sie leiden Sie an chronischen Krankheiten, zum Beispiel Bluthochdruck oder? Ich nehme Mittel ein gegen hohen Blutdruck. Ja. Was nehmen Sie ein? Ich habe hier einen Zettel mit. Auf dem Zettel steht Bisoprolol 5. Ja, 5. Einmal morgens und einmal abends. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Oh, 20 Jahre. 20 Jahre. Okay. Und dann nehme ich noch Candesatan. Okay. 8 Milligramm steht da. 8 Milligramm. Eine morgens und eine halbe Tablette abends. Okay. Und dann nehme ich noch, steht hier HCT, HCT 25, 1, eine morgens. Und ich nehme noch eine Tablette. Die ist, glaube ich, hat mir der Arzt gesagt, gegen Gicht. Gegen Gicht, okay. Allopurinol heißt die. Allopurinol 300. Eine halbe am Morgen. Eine halbe am Morgen. Ja. Okay. Haben Sie schon Gichtanfall gehabt? Ja, das ist schon einige Jahre her. Am großen Zeh links. Das tat sehr weh. Hatte ich auch starke Schmerzen, aber das wurde dann mit Tabletten und besser. Und seitdem ich diese Tablette nehme, habe ich bisher auch keinen Gichtanfall gehabt. Vor wie vielen Jahren? Das war so vor 5 Jahren, schätze ich, circa 5 Jahre. Ja, okay. Leiden Sie noch andere chronischen Krankheiten, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit oder Herzkrankheit? Nein, ich gehe so einmal im Jahr zum Arzt und lasse mich untersuchen. Und messe auch manchmal meinen Blutdruck. Gestern war er allerdings auch etwas erhöht, bei 190 zu 90. Habe heute allerdings nicht gemessen. Nee, sonst habe ich keine anderen Krankheiten. Nee. Haben Sie Ihre Medikamente heute eingenommen? Habe ich schon eingenommen, ja. Ja, okay. Gestern, was haben Sie gemacht gestern, als Ihre Blutdruck hoch gemessen wurde? 190 zu 90 habe ich erst mal gesagt, habe ich mich hingelegt aufs Sofa und habe mich ausgeruht und habe dann abends meine weiteren Blutdrucktabletten genommen von diesem Candesartan und von Bisoprolol. Ja, aber ich habe es seitdem nicht wieder kontrolliert. Ich bin mal gespannt, vielleicht ist er jetzt auch ziemlich hoch. Ja, kann sein. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wenn Sie möchten, können Sie sich auf die Liege legen? Ich kann auch sitzen so, aber ich hoffe, dass diese Kopfschmerzen bald vorbeigehen, dass sie mir helfen können. Ja, brauchen Sie jetzt eine Schmerzmittel? Oder können Sie das Schmerzen am Ende des Gesprächs aushalten? Ich kann auch etwas aushalten. Wir können, Ja. wenn es nicht zu lange dauert. Okay. Gut. Herr Lindemann, ich beeile mich. Nehmen Sie noch andere Medikamente? Nein. Außer diese. Nee, nur Okay. die Medikamente, die ich jetzt hier auf diesem, die ich Ihnen jetzt genannt habe, die nehme ich. Ja, okay. Haben Sie Allergie oder reagieren Sie auf bestimmte Medikamente allergisch? Nein, Allergien habe ich nicht. Ich vertrage alles und nee. Ja, okay. Und sind Sie durchgeimpft? Geimpft? Ja, gegen Ja, Kinderkrankheit und gegen Corona. mein Arzt hat mir gesagt, ich habe jetzt alle notwendigen Impfungen und ich habe auch die dritte Impfung gegen Corona bekommen vor 6, 7 Wochen. Und ja. Was sind Sie vom Beruf, Herr Lindemann? Ich bin Tischler. Tischler. Was machen Sie auf der Bühne? Können Sie für mich ein bisschen näher beschreiben? Das habe ich nicht verstanden. Können Sie für mich Ihren Beruf ein bisschen näher beschreiben? Ja, ich baue hauptsächlich baue ich in einer großen Firma, baue ich Fenster aus Holz. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie mit dass Ihre Frau etwas Ihnen gesagt haben. Sind Sie verheiratet Ja, und leben mit Ihrer heiratet, Frau? Okay. lebe mit meiner Frau zusammen. Und haben Sie Kinder? Wir haben 2 Kinder, die sind 32 und 33 Jahre alt und die sind gesund. Sehr gut. Herr Lindemann, sind Sie Raucher? Ja, ich rauche schon ziemlich lange. 40 Jahre, gut 40, 45 Jahre und jeden Tag eine Schachtel. Seit 40 Jahren. Ja, gut, eher 45 Jahre. Trinken Sie Alkohol? Ja, abends trinke ich eine Flasche Bier, aber auch nicht mehr. Eine Flasche. Herr Lindemann, nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, das ist eine Routinefrage. Haben Sie bisher mit Drogen Kontakt gehabt? Drogen? Nein. Nee. Ja. Treiben Sie regelmäßig Sport? Nee, ich habe früher habe ich Fußball gespielt, aber das ist schon länger her. Nein, richtig Sport treibe ich nicht. Ich gehe mit meiner Frau viel spazieren und wir machen Wanderungen und fahren etwas mit dem Fahrrad. Aber sonst regelmäßiger Sport sonst nicht. Ja, ich habe noch ein paar Fragen, die ich stellen muss. Gibt es jemanden in Ihrer Familie, der an chronischen Krankheiten leidet? Meinen Sie, Ihre Mutter oder Ihr Vater? oh, ja, meine Mutter, die ist 88 Jahre alt und die hat Alterszucker. Aber Ja, sie ist ganz, ganz fit. Sie fühlt sich wohl. Und der Vater ist mit 76 Jahren gestorben an Schlaganfall. Ja, tut mir leid. Haben Sie Geschwister? Ja, einen Bruder, der ist 69 Jahre alt und der hat hohen Blutdruck. Ich habe vorerst die Informationen gesammelt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie etwas ergänzen? Ja, was glauben Sie, was das ist, dieser starke Kopfschmerz? Was kann das sein? Jetzt messe ich Ihr Blutdruck sofort. Und es kann auch, wie Sie gesagt, hoher Blutdruck kann Ihre Beschwerde verursachen. Ja. Und dann werde ich ein paar körperliche Untersuchungen und neurologische Untersuchungen durchführen bei Ihnen. Okay. Und ich werde Ihnen Blut abnehmen. Okay. Dann können wir nochmal sprechen. Ja, gut, das ist gut. Prima. Machen wir das so. Gut. Wie viel Zeit brauchen Sie? 5 Minuten? Ja. Okay. Bis dann. Gut. Gut. Hallo, guten Tag, Herr Obert. Haben Sie kurz Zeit? Ich habe einen neuen Patenten aufgenommen und Okay. würde jetzt ihn Ihnen vorstellen. Ja, habe ich. Ja. Der Patent heißt Michael Lindemann und 66 Jahre alt, geboren am 25. Mai 1955. Der ist 1,82 Meter und wiegt derzeit 88 Kilo. Ja. Herr Lindemann ist Tischler vom Beruf und verheiratet, habe zwei Töchter und lebe mit seiner Familie. Herr Lindemann stellte sich heute bei uns wegen seit 10 Stunden bestehende plötzlich aufgetretene drückende Kopfschmerzen. Im Laufe der Zeit sind die Schmerzen schlimmer geworden. Am Anfang der Patient wurde die Schmerzen am Anfang bei 5 auf einer Schmerzskala und jetzt 8 bis 9 eingeordnet. Okay. Herr Lindemann berichtet, dass er Schwindelig habe, Vertigo habe und dass er zurzeit Sehproblem habe, das Sehproblem wurde vom Patienten so beschrieben, als ob er nicht scharf sehen könne. Verschwommenes Sehen, ja. Hat der Patient sonst eine Neurologie, neurologische Symptome? Nein, wurde vom Patienten verneint. Patienten hat keine Lähmung, keine Taubheitsgefühl, keine Parästhesie. Und was sagt der Blutdruck? Patient leidet seit 20 Jahren arterielle Hypertension und gestern Abend hat er gemessen, der Blutdruck war 190 zu 90 Millimeter. Okay. Und der Patient hat gestern seine Routine-Medikamente eingenommen und sich ausgeruht. Ja. Und seitdem hat der Patient Blutdruck nicht mehr gemessen. Okay. Hat er eine Schmerzmedikation eingenommen? Vor 3 Stunden hat er eine Schmerzmittel eingenommen, aber das hat nicht geholfen, sagte er. Wissen Sie das Schmerzmittel, was er genommen hat? Ja, ich habe vergessen zu fragen. Okay, okay. Wichtig, immer fragen, was für ein Schmerzmittel er genommen hat. Gut. Ja. Ja, gibt es sonst Risikofaktoren? Ja, der Patient raucht seit 40 Jahren Zigaretten und eine Schachtel pro Tag. Das ist auch ein Risikofaktor. Gut, und der Patient hat einen Hypertonus und er hat eine antihypertensive Medikation. Ja. Gut. Dagegen nimmt er Bisoprolol 5 Milligramm, zweimal täglich, einmal am Morgen, einmal am Abend. Ja. Und Candesartan 8 Milligramm, einmal morgen, eine halbe Tablette am Abend. Okay. Und Hydrochlorothiazid 25 Milligramm einmal pro Tag. Hydrochlorothiazid, ja. Mhm. Ja. Und ansonsten des Weiteren leidet er Hyperuricämie. Ja. Und vor 5 Jahren hat er einen Gichtanfall. Eine Arthritis urica. Arthritis urica. Ja. Und dagegen nimmt er Allopurinol 300 Milligramm, eine halbe Tablette am Morgen. Okay. Und Allergie. Ja, gibt es eine positive Familienanamnese? Ja, der Vater des Patienten wurde mit dem Alter von 78 Jahren an Schlaganfall gestorben. Er ist an einem Apoplex. Ja, Apoplex. Apoplex verstorben, ja, mit 78, ja. Und der Bruder ist 69 Jahre und der leidet auch an arterielle Hypertonie. Ja, okay. Die Mutter, lebt die Mutter noch oder ist die Mutter auch schon gestorben? Die Mutter lebt noch und 88 Jahre alt. Sie leidet an Diabetes mellitus Typ 2. Okay, gut. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf hypertensive Krise. Hypertensive Krise, ja. Hypertensive Krise aus. Ja. Und um meine Verdacht zu bestätigen, schlage ich zuerst eine körperliche Untersuchung, besonders neurologische Untersuchung, ja, und die Blutdruck Messung und ein paar Blut abnehmen möchte ich durchführen. Okay. Und um Apoplex auszuschließen oder um Hirnblutung auszuschließen. Gibt es in der Vorgeschichte Auffälligkeiten bezüglich eines Traumas oder einer Infektion? Nein, es gibt keinen. Eine unauffällige. Unauffällig, ja. Okay, gut. Ja, ja, glaube ich schon. Bei der Vordiagnose Hypertonie spricht vieles für eine hypertone oder hypertensive Krise. Mein Vorschlag ist, wenn so ein Patient sich Ihnen vorstellt mit den Beschwerden, sollten Sie als allererstes bei dem Patienten nicht weiter fragen, sondern als allererstes den Blutdruck messen. Okay. Sofort Blutdruck messen, um zu schauen. Wenn der Blutdruck jetzt dementsprechend hoch ist, wir sagen jetzt mal 220 zu 110, dann sollte man direkt dem Patienten schon etwas Blutdrucksenkendes geben, zur leichten Blutdrucksenkung, nicht radikal, nicht zu schnell runter. Man kann ihm Tropfen geben oder Biotensin oder je nachdem, man kann ihm auch etwas Nitro-Spray geben in den Mund, das kann auch den Blutdruck senken, um zumindest erstmal zu schauen, wie ist der Blutdruck bei dem Patienten. Wenn er sehr hoch ist, ist er ja sehr gefährdet, der Patient. Er kommt ja mit starken Schmerzen, mit sogar Sehstörungen, Visusminderung. Und deswegen als erstes Blutdruck messen, um das zu schauen, damit man da vielleicht schon handeln kann. Und der Patient hat das sichere Gefühl der Empathie. Der Doktor kümmert sich um mich, ja, und stellt nicht nur Fragen, weil ich habe so starke Kopfschmerzen, ich kann auch diese vielen Fragen gar nicht gut beantworten, so, dass Sie da nur dran denken. Also ich würde es immer machen und ich glaube, das ist auch gut bei der Prüfung, dass Sie sagen, als erstes messe ich mal Ihren Blutdruck, Herr Lindemann, und kann schauen, wie hoch er ist. Und wenn er jetzt vielleicht unter 200 ist, dann kann man erst mal sagen, okay, man kann ihm ja schon etwas geben, aber eben das Ziel sollte sein, den Blutdruck ja nur langsam zu senken und nicht zu schnell. Das hat man vor einigen Jahren noch gemacht, in Deutschland zumindest. Das war manchmal zu radikal. Langsam. Und der Patient fühlt sich sehr von Ihnen aufgehoben und beachtet. Das ist gut. Und das ist auch gut bei der Prüfung, glaube ich, dass die Prüfer das honorieren. Und dass man sich eben um den Patienten gut kümmert, Empathie zeigt. Das, denke ich, ist gut. Aber so haben Sie das, denke ich, gut gemacht. Sie haben die Fragen sehr ruhig und klar gestellt. Bei den Medikamenten dabei bleiben, bei dem Schmerzmittel nachfragen. Herr Lindemann, was für ein Schmerzmittel haben Sie genommen? Ja, dass Sie das Präparat auch wissen, weil wir kennen ja ganz viele Schmerzmittel, die auch Patienten nehmen. Oder dann nehmen Sie nur eine halbe Tablette von Ibuprofen oder eine halbe Aspirin. Es ist wichtige Information für Sie, was hat der Patient vorher schon genommen. Ne? Aber Sie haben das gut abgefragt nach einer Trauma-Anamnese, Infektionsanamnese, Das sind, denke ich, wichtige Faktoren. Woran denken Sie jetzt noch differenzialdiagnostisch, neben dem Verdacht auf hypertensive Krise? Ja, Hirnblutung. Hirnblutung, ja. Okay, das er hat im Augenblick, glaube ich, keine neurologischen Ausfälle, bis auf das Sehen, den Visus, der etwas verschwommen ist. Sie haben gefragt, ob er Taubheitsgefühl hat, Extremitäten, ob er bewegen kann, nicht, die Extremitäten. Man kann kurz den Kraftgrad prüfen. Das ist eine Differentialdiagnose. Eine andere Differentialdiagnose könnte noch sein, eventuell Glaukom, ja, Glaukomanfall. Hirnblutung natürlich steht mit davor, auch als wichtige Diagnose, damit Sie auch notfallmäßig handeln können. Nichts übersehen. Aber ich denke, ja, das Wesentliche ist erwähnt worden und gesagt worden. Und ich glaube schon, dass das gut werden kann mit der Prüfung. Wann haben Sie die Prüfung? Am 3. März. 3. März, ja, das ist ja nächste Woche. Ja, genau. Ja, ja, und wo haben Sie die Prüfung? In Münster. In Münster, okay. Ja, ja, also aus meiner Sicht wünsche ich Ihnen da alles Gute und viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Okay. Ja. Vielen Dank. Ihre Warnungen sind sehr gut. Okay, gut. Wir können nächste Woche noch einen Termin machen und dann bin ich im März erstmal etwas verreist. Da kann ich noch nichts versprechen. Das müssen wir sehen. Das muss ich nochmal dann nächste Woche mit Ihnen besprechen. Okay. Aber wir können erstmal nächsten Mittwoch wieder um 18 Uhr machen. Okay, vielen Dank. Ja, und viel Erfolg für die Prüfung. Ja, vielen Dank. Alles klar. Dann verabschiede ich mich und wünsche allen einen schönen Abend. Ja, schöne Reise. Tschüss.